zu tun, sondern als Feindstaat zu handeln. Die konnten nur als Feindstaat gegenüber uns. Und deswegen wollen die uns da drin festhalten. Und wir können quasi dort rausgehen. Das war der erste Weg, ist, das wird bei uns bei einigen durchgezogen. Wir haben zwei blaue Weltpass beantragt. Das ist von heute. Ans Ziel kommt, sobald der Weltpass von uns da ist, das ist eine größere Anzahl von Menschen, werden wir sofort den Personalausweis haben die meisten von uns weg, den Reisepass zurückgeben. Zerstöre, kündige, vorher verliere, weil die nehmen ja so nicht zurück. Reisepass? Ja. Egal, alles. Es muss, ich verliere ganz einfach, dann wird er ausgetragen. Und dann melde ich quasi die Wohnhaft ab. Und ich melde mich aus der Gemeinde der Wohnhaft ab. Die Wohnhaft der Person wird abgemeldet. Werde Ihnen mitteilen, dass noch vorübergehend die alte Adresse quasi die Postanschrift ist und werde dann mit unserer Gleichgesinnte irgendwo an irgendeinem Eck im Mittelpunkt einen Pfosten irgendwo nehmen haben, wo da so wie in der Schweiz oder in Amerika in diesen besonderen Gebieten quasi viele Briefkästen sind und keiner drin ist. Und dort wird dann die Zustelladresse hinkommen, weil die Wohnhaft wird nirgends mehr angegeben. Und die Person wird weggemacht und die Staatsangehörigkeit wird zurückgegeben. Die können die mir nicht aufbrummen, ich kann verzichten, als lebender Mann brauche ich keinen. Mein Erbrecht habe ich, ich kann es nicht antreten, weil noch nicht genügend da sind, die mir das Königreich Württemberg als Staat zurückbringen und eine Verwaltung dahin stellen, da müssen ein paar mehr da sein. Sondern weil ja letztendlich kann dieses nicht von Einzelnen gemacht werden, nicht von einer verfassungsgebenden Versammlung, nicht was von irgendeiner Wahl, irgendwas. Alle, die erbberechtigt sind, müssen abstimmen. Das können nicht 20 drüber abstimmen, so, wir gehen in eine Gemeinde, machen eine Wahl von einem Verweser und dann ist es geregelt. Nein, das ist wie wenn, müssen wir uns vorstellen, wir werden jetzt heute zusammenkommen, wir sind die Erben und wir haben uns als Einzige gemeldet und wir haben geerbt 500 Häuser. So, es sind aber noch weitere Tausende oder dreifach so viel oder fünffach so viel da, die sie noch nicht gemeldet haben. Steht es uns dann zu, als Erbegemeinschaft von denen, die wir bisher da sind, zu entscheiden, jetzt da wir die 500 Häuser abreißen und dann stattdessen drei Hochhäuser hinterher, weil die lukrativer sind? Dürfen wir das? Nee, dürfen wir nicht. Genau, das ist die Situation dieses Landes. Verfassungsgebende Versammlung sind, ich glaube, 4000 Mitglieder, das hat einer umgerechnet, 0,01% wollen darüber bestimmen, dass es einen Bundesstaat Deutschland gibt. Ich bin ja nicht mehr erbrechen, ich bin ja nicht mehr angeschrieben worden. Nein, das sind Dinge, die uns vom wahren Sein wegziehen wollen und spalten wollen, damit wir nicht ans Ziel kommen. Auch wir waren mit dem Knietsch zusammen. Verdiente muss wissen, es hat sich logisch angehört, quasi eine Verweserwahl zu machen. Aber die Verweserwahl scheitert daran, dass sie quasi nur juristische Personen rumrennen, die gar nicht rechtsfähig sind, wie vielleicht nicht rechtsfähiger Person rechtsfähiger Staat hervorbringen. Funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und deswegen werden die alle auf die Schnauze fallen, man lässt sie machen, man lässt sie ackern. Weil wenn sie dann auf die Schnauze gefallen sind, dann fallen mindestens 80% von denen, die gut teilweise gearbeitet und geackert haben. Also diese Mühe tue ich mir nicht nochmal an, ich lasse es jetzt sein. Genau das wollte sie auch. So, wir haben das alles durchgemacht, wir haben das schnell erkannt, was da eben war. Und deswegen ist der Knietsch schon knietschig. Sei ja sehr knietschig. Knatschig und darüber geht der Weg. Wir werden das durchziehen, werden für euch quasi die Tür aufmachen, indem dass wir rausgehen euch hinterherziehe. Martin, ich habe mich mal abgemeldet, weil mich haben sie geärgert, weißt du, dann habe ich gesagt, so, ich schlage Schnipsche, ich melde mich ab, ich bin im Prinzip für euch bin ich obdachlos, ja. Aber ich halte mich in der BRD auf, ja. Wo ich mich aufhalte, muss euch ja nicht interessieren, weißt du, was ich mache dann? Die Rente nicht mehr bezahlt und das Kindergeld nicht mehr bezahlt. Ja, das versuchen sie natürlich zu machen, sondern deswegen brauchen wir ja auch was wir vorhin besprochen haben, diese Körperschaft, ja. Um denen eine reinzudrücken, weil dürfen die quasi die Rente entziehen? Nein. Dürfen sie mal nicht? Dürfen sie nicht, aber die tun es dennoch, weil erworben hat es anscheinend eine Person, kann aber nicht sein, die Person kann gar nicht arbeiten, es muss immer das Andocken, das Leben muss andocken, muss die körperliche Arbeit leisten. Und irgendwie Person soll es kriechen. Das sind Erpressungsmethoden, um diese Dinge nicht zu kriegen. Wir haben einen in Nordhausen, der schon seit 3 oder 4 Jahren wird er von der Behörde nicht mehr behelligt. Er hat sich abgemeldet. Gibt es keinen Stress, gar nichts. Mit seinem Geld weiter alles, oder? Ja, der kriegt sein Hartz IV weiterhin. Michael, ja. Der kriegt es weiterhin. Ja, aber wenn du dann als Mensch da bist, dann musst du doch diese Bismarck-Rente drehen. Naja, das ist ja quasi das, was wir durchsetzen wollen. Ja. Und deswegen war ja auch heute Morgen die Diskussion, wir müssen uns irgendwo ein Polster schaffen, bis quasi die erste Ding durchgesetzt ist, damit wir auch das finanzieren können. Aber es ist uns alle nichts, wenn wir in der Halle da dran pleite gehen und quasi im Jammertal drin sitzen. So, es ist schön, Mensch zu sein, aber verhungere ist auch nicht schön. So ist es. Ja? So. Wenn, dann wollen wir das richtig vorbereitet machen und den anderen den Weg ebnen, vor allem die finanzielle. Noch brauchen wir das finanzielle, ohne das geht es nicht. Und wir sind alle nicht schlagkräftig genug, quasi das finanzieren zu können. Die meisten von uns haben nur geringfügig Einkommen. Wenige sind quasi gut beschäftigt. Die wissen ganz genau, wo sie anpacken müssen, um quasi das nur wieder in die Kiste rein will. Aber ich werde nicht mehr in die Kiste reingehen, nie wieder. Und wenn es mir 10-mal die Rente streiken, ist mir wurscht. Was kann ich denen machen? Also muss es Vorreiter geben, die gewisse Dinge vorreiten. Und das ist ja eine beschlossene Sache, wenn die blauen Ausweise da sind, werden wir genauso das BRD-System an den Rand des Ruins bringen, weil wir nämlich eine Reise buchen werden. Das ist eine beschlossene Sache. Eine Wochenendreise in Malle und zurück. Das heißt, da werden wir mit 20 Leuten buchen und mit blauer Pass auf den Flughafen aufschlagen. Da bin ich dabei dann. So, weil der Hintergrund ist das. Und man muss wissen, was rechtlich da abläuft. Was ein Flugschein ist, ist ein Beförderungspapier. Ein Flugschein ist ein Beförderungspapier. Das heißt, es wird was befördert. Nämlich eine Sache wird befördert, wo du bezahlt hast und die müssen dich eigentlich ohne Prüfung durchlassen. Weil entscheide, ob du als Sache irgendwo wieder raus darfst, hat das Ankunftsland und nicht das Abflugsland. Sonst gar nichts. Die am Ankunftsland können sagen, die lassen wir hier nicht rein. Da kannst du umdrehen. Aber das Abflugsland hat die Beförderung durchzuziehen, weil du einen gültigen Vertrag hast. Und die Bundespolizei, diese Lackaffe, die nicht mehr wissen, was sie machen soll, die erklären dich gleich zum Terroristen. Ja. So, gut, das wurde damals falsch gemacht, man schickt da kein Kind auf Reisen und lässt das machen. Ja. Ich wollte dazu sagen, weil das ist für mich der zweite Fall in der Gerichtsverhandlung gewesen, wo ein erwachsener Mensch mit seinem blauen Pass hingegangen ist, obwohl ihm klipp und klar gesagt worden ist, lass die Griffe weg, du bist noch nicht in der Lage damit zu arbeiten. Ja. So, ja, deswegen, deswegen sollte das immer die zuerst machen, die sich trauen, die ja quasi das Standing haben. Und nicht einer, der das neu kriegt und quasi zum dritten Mal dabei ist und dann gar nicht weiß, was er sagen soll. So, also muss es Leute geben, die vorausgehen, die einfach das Kenntnis haben. Und wir haben genügend in der Gruppe drin, die das dann wieder weiter tun. Und deswegen ist es auch wichtig, bei solchen Veranstaltungen teilzunehmen, wenn auch die Zeit immer relativ schnell davon rennt. sieht man jetzt mehr, ich hätte noch viel mehr machen können, ich kenne noch 12-Stunden-Räte. Mache ohne Ding aus dem FF raus, also ich habe da keine Probleme. Wissen viele, kann ich alles im Kopf machen. Aber es bringt ja nichts, weil der Gaststopp will ja auch irgendwann seinen Feierabend haben. Ich kann nur nochmals an euch hinwenden, hinterlegt die Adresse, E-Mail-Adresse, dass man kleinere Stammtische mit organisieren können, weil in kleineren Stammtischen, so 10, 15 Leute, die sich immer mal zusammentun, egal wo sie herkommen. Also, jetzt haben wir einen Termin, wir kommen zusammen, hat jemand Zeit, quasi uns ein paar Dinge näher zu bringen, kommt auf uns zu, wenn das ich und Ingo machen, ist es immer nur das Fahrtgeld, was wir benötigen. Ohne Sprit ist nichts los. Das ist das Minimum, was geleistet werden muss. Und es ist einfacher, 20 Leute kommen hier zusammen, weil sie aus dem Eck sind, und ich fahre als Einzelner dorthin, wie wenn 20 Leute zu mir runterkommen müssen. Das ist immer noch günstiger. So, und das sollte regelmäßig stattfinden. Der Ingo macht das auch schon. Wie heißt das mit dem? Was schließt du am Ding an? So, das ist ganz einfach. Die Frage ist aufgetaucht. Es ist die Frage aufgetaucht, weil wir haben ja in ganz Deutschland Stammtisch. Das ist schon etwas hier. Und dann, wir hätten da eine Frage. Habe ich gesagt, habt ihr eine Bluetooth-Box? Also so eine Bluetooth-Box, die einen Akku drin hat, die man ans Handy ranhängen kann. Dann ist es nämlich relativ einfach zu regeln. Das Programm des Stammtisches kann man euch zukommen lassen. Da gibt es Thematiken dazu, die arbeiten wir gerade aus. Und dann werden Fragen auftauchen, die der Stammtischleiter nicht beantworten kann. Gibt es ein ganz einfaches Mittel. Ruft mir an, schaltet die Box ein, dann kann man ganz direkt, so wie jetzt hier auch, machen, man sieht sich halt nicht. Ist halt ein Gespräch zwischen Schwerbehinderten. Man sieht sich nicht, man riecht sich nicht, man hört sich was. Ja, ist einfach so. Ist ein Telefonat. Kann da keiner stinken, ne? So sieht's aus. Ja doch, die Jungs vom Verfassungsschutz mit den fetten Arschen, die auch manchmal auf der Leitung. Aber das ist die Möglichkeit, die ich anbiete, weil es ist effektiver, als wenn der Martin 300 Kilometer fährt, ich fahre 300 Kilometer, das ist schon verschenkte Zeit. Also wenn ein Stammtisch neu gegründet wird, ich bin heute angesprochen worden, gerade wegen eines Stammtischs, und da fahren wir runter, mache den ersten Mal mit den Leuten und dann nur noch auf Beibedarf. Ja, weil es macht wirklich keinen, die Zeit, die man auf der Straße verbringt heutzutage, das ist irre. Und noch was zu dieser Geschichte mit raus aus dem System. Wir sind in bestimmten Kreisen unterwegs, unter anderem. Und da gibt es unter Umständen, und das sage ich jetzt mal ganz offen in der Gruppe, die Möglichkeit, dass zwei Bundesstaaten reaktiviert werden. Und zwar mit den Staatssiegeln. Da sind wir gerade dran. Und wenn das funktioniert, diese zwei Bundesstaaten sind in der Lage, den Bundesrat einzuberufen. Und zwar nicht den von der BRID oder wie auch immer der Scheißladen heißt, sondern den des Reiches, des Kaiserreiches. Da müssen aber alle Königshäuser praktisch dann dazu, oder wie ist das? Die sollten dazu kommen, aber zwei reichen, um das einzuberufen, und wenn die anderen nicht kommen, dumm gelaufen. Und mit diesen zwei Bundesstaaten im Extremfall wären wir in der Lage, das Kaiserreich auf die Füße zu stellen. Ja. Ja. Wir haben einen Regierenden. Sollten wir es schaffen, außer diesen zwei Bundesstaaten noch die Führenden der Häuser so weit zu reaktivieren, dass ein Drittel aller alten Staaten im Bundesrat einberufen würden, ja, dann wäre es zwingend. Ja, also ich habe jetzt vom Minimalfall gesprochen. Ja. Aber ja, der Minimalfall geht schon mit zwei. Also der Minimalfall sind zwei Bundesstaaten. Wir gehen davon aus, wenn die anderen Wind kriegen, was passiert, dann wird der eine oder andere wahrscheinlich sein Hinterteil bewegen. Weil es könnte sonst irgendwie erdenrührig oder sowas sein, dass man nicht dabei ist. Könnt ihr mal präziser ausdrücken? Nein, werde ich nicht. Definitiv nicht. Ingo. Ja, weil es wird zu viel geredet. Wir haben das auf Facebook und WhatsApp und wie auch immer. Da geht zu viel in der Gegend rum. Ich werde definitiv nichts genau sagen. Weil derjenige kann ganz gewaltig schon mit Händen kommen, der da mit dem ganz Kontakt hat. Ja, also was das macht der ist ein Prinz. Ach, von der ist schon älter. Ja, das ist ein Adliger. Wer soll es sonst machen? Die Häuser haben die Stempel. Die Häuser haben die Rechte, die kriegen Geld. Also jetzt ist ja durch die Medien gegangen. Ja, die kriegen 14 Millionen im Jahr dafür, dass sie den Stempel nicht benutzen. Dass sie ihre Rechte nicht benutzen. Die kriegen aber einen Arsch dafür, dass sie den Arsch stillhalten. Richtig. So. Aber die Siegelrechte, die liegen überall noch bei den Adligen rum. Und genau die müssen wir aktivieren. Ja, aber Ingo, wenn die Queen alles kontrolliert... Ach, die Queen interessiert doch keinen toten Hund. Oh, ja. Das ist eine Hannoveranerin, wer weiß das eigentlich? Ja. Also, ja. Die soll mal ganz schön die Klappe halten. Ja. Ja. Weil das Haus gibt es doch nicht so lange. Das ist richtig, ja. Das hieß von Hannover. Aber die hat das UCC eingeführt. Das interessiert doch niemanden. Was interessiert einen Bundesstaatsangehörigen des UCC? Ja, was interessiert einen Bundesstaatsangehörigen dieser ganze Quatsch, der da drauf ist? Dann sag mir mal eins. Wenn ich heute, bei mir das stinkt, das System, und ich schreibe der Merkel Affidavit, was passiert denn dann? Das wird schon, die wird sich totlachen. Und ich will mal eins sagen, damit ihr Bescheid wisst. Wenn jemand Munition gegen einen gewissen Maß oder Maßmännchen oder Ersatzeichmann, wie auch immer man das Viech da nennen will, hat, ja, wir sammeln gerade Informationen gegen den Maß, das wird der erste Politiker, der an jemand genagelt wird. Mit Affidavit. Ich kann dir bestimmt... Der Bundessohn, der wird... Pass mal auf, ich habe bestimmt 10 Anzeigen gekriegt. Und bei der Merkel, das ist die Aktion, da freuen sich ein paar Menschen in Paraguay, dass er kommt. Die Fahrt zu ihrer Finca wird sie nicht überleben. Definitiv nicht. Ja, also das ist da draußen schon angesagt. Die wollen jemand ganz anders sehen. Ja. Aber bloß, dass ihr Bescheid wisst, wir arbeiten daran. Wir werden, auch wenn Fragen kommen, nichts Genaues rauslassen. Es macht keinen Sinn, wir wollen keine Leute in Gefahr bringen. Die Informationen, die wir weitergeben können, geben wir weiter. Recht bleibt unter der Hand. Aber die Merkel ist noch nicht vereidigt worden. Die ist jetzt, hat keine Immunität. Das interessiert doch nicht. Die hat eine Immunität und das ist diese komische blau-weiße Flagge. Ja. Die hat nämlich einen israelischen Pass, die gute Frau. Ja. Ja. Die ist im höchsten jüdischen Ort. Die heißt noch Kohl oder Kohl. Ja. Cola. Ja. Genscha. Und der Schäuble hockt im Ring, ne, als Vorsitzender. Dem kannst du helfen. Der ist vom Verfassungsschutz. Ja, so ungefähr. Was haben wir gemacht? Du musst bloß richtig arbeiten. Die Anzeige, wo ich gestellt habe, wo der Staatsanwalt zurückgeschickt hat. Ich habe gesagt, dass ich was ändern soll. Also ab heute oder morgen gibt es irgendwas verwaltungstechnisch. Verwaltungstechnisch sieht es so aus: Wir haben gegen Ende des Monats um den 25. Runde Sitzung in der Schweiz. In der Schweiz werden jetzt bestimmte Dinge in Bezug auf das G-Body Register besprochen. Und dieses wird dann den Ablauf quasi strukturieren, damit weltweit, muss man sagen, zugeschlagen werden kann. Da wird sich dann insoweit was ändern, dass wir unter Umständen, wie es der Martin schon gesagt hat, Blitz-Affis machen können in bestimmten Fällen. Das heißt, bevor der die Gerichtsverhandlung angesetzt hat, ist er selber schon verknackt, so auf die Art und Weise. Ja. In bestimmten Fällen. Es werden weiterhin die normalen Abis geschrieben. Gezielt auf Menschen, die eine wackelige Position haben. Weil ihr müsst euch über eins klar sein, so ein Affi ist eine Waffe. Der bringt nicht nur diese Schwarzkittel in Schwulitäten, sondern der bringt auch das Mädle auf dem Amt in Schwierigkeiten, die 5-Euro-Knöllchen rauslässt. So, und jetzt überlegt euch mal eins. So eine Tussi kriegt ein Abi. Rettet sie ihren Vorgesetzten. Kennt sie nicht, fängt sie nichts mit an, irgendwie ein komischer Brief. Und der sagt, ja, kann er nicht helfen. Hilft er ihr, hängt er auf keinen Haken. Also muss er sich quasi ziehen lassen. Der Abi wird durchgesetzt. Die Tussi hat einen dicken Hals. Was macht die? Die labert mit ihrer Nachbar-Tussi, weil Frauen machen das nun mal so. Ja? Auch die Männer. Die bitte? Die Versicherung kann sie nicht ins Boot holen. Vergiss es. Nee, aber sie wird es versuchen. Sie wird es versuchen, da wird es auch ein Brett kriegen. Klar. Wie jeder Bulle, der entsprechend das Brett kriegt. Und ich darf Bulle sagen. Ich war es selber. So, das ist die Geschichte. Und jetzt kommt noch eine zweite dazu. Die kriegt auch so ein Fressdrittel dahingelegt. Gleiches Problem. Was passiert jetzt? Da gibt es richtig Schund in der Hütte. Und wenn wir das deutschlandweit hinkriegen, schmeißt man den ganzen Laden auseinander. Genau das gleiche auf den Gerichten. Die schreibt Tussi, den Brief unterschrieben hat, das ist der Knackpunkt. Der Richter ist ein arrogantes Arschloch. Das ist die, wo der Arsch nachher. Richtig. Das ist die von Kempte, die war jetzt das erste Affidavit von Madrid. Genau dieses. Und jetzt sieht die Geschichte so aus, dass wir über das System die ganz gewaltig ins Wanken bringen können. Dann gibt es noch so ein paar Spezialisten, die haben zum Beispiel die Deutsche Bank angegriffen. Was haben sie? Die Deutsche Bank. Ach so. Ja, als Beispiel. Auch das geht. Wir greifen auch die Banken an. Weil Peter ist von den Philippinen zurückgeflogen, hatte einen netten Aufenthalt von mehreren Stunden in Beijing, hat sich tierisch über das Angebot auf dem Flughafen gefreut. Also man konnte Parfüm kaufen. Oder Parfüm kaufen. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass man da Parfüm kaufen kann? Aber Parfüm konnte man da kaufen. Dann gab es irgendwie zwei Chinesenläden, wo man was essen konnte. Da ist er rein und gleich wieder rückwärts raus. Dann gab es noch einen Pizza Hut und einen Kentucky Fried Chicken. So, aber jetzt hat er ein Problem gehabt. Er hat bloß US-Dollars gehabt. Da muss er Geld wechseln. 50 US-Dollar gewechselt, 10 Dollar Gebühr. Geiles Geschäft. Er hat so eine Krawatte auf Banken gehabt. Und dementsprechend, auch da wird scharf geschossen. Wir haben uns also sehr, sehr viele Gegner rausgesucht, die wir auf allen Ebenen jetzt angreifen. Und wir werden eine Schneise schlagen, loszustehen. Anders kann man es gar nicht mehr sagen. Und es steht und fällt um den 25. rum, dass wir da alles so sauber eingefüllt haben, dass wir sofort loslegen können. Bloß, dass ihr Bescheid wisst. Also es wird sich dann einiges ändern. Es werden manche Sachen sehr, sehr schnell gehen. Die normalen Sachen, die nicht drücken, die lässt man normal laufen. Weil wir sind bloß eine Handvoll Menschen, die das machen können. Ja, deswegen auch die Unterstützung von euch. Weil die befähigt sind, Geschworene zu sein, die werden angesprochen werden. Weil ihr wisst selber, wenn ich eine Fußballmannschaft habe mit 11 Leuten, wie viele Ersatzspieler habe ich denn dabei? Wie groß ist denn die Mannschaft? Nur 11. Mindestens. Ja, also. Weil der eine kann ich, der nächste ist krank und wir müssen immer ein schlagkräftiges Team bereit haben. Das ist das, was jetzt noch auf uns zukommt. Das sind die Neuerungen. Ich hoffe, ihr fangt was damit ein. Ja. Warum foltern? So ungefähr, ja. Wenn jemand arbeitslos wird, es gibt bestimmt Jobs bei Heckler & Koch, Mauser, Walter etc. pp. Wir brauchen dringend Mitarbeiter, die in den Firmen arbeiten. Oh, muss ich mir mal bewerben? Ja. Von mir aus auch mal bei Rheinmetall Bronze, ist mir auch egal. Die Dinger sind alle besser. Ich glaube, das im Kalt, der kann man nicht schütteln. Ja, da bei Blumenfoss werden auch noch Leute gesucht, aber für die Montage der U-Boote nach Israel gehen sollen, da sollte man halt noch eine Prüfung machen. Was ist mit Kärnten eigentlich? Weil ich immer gelesen habe, dass Karl-Peter gerade in Kärnten ist. Das kann gar nicht sein. Der Bier gar nicht braucht, ne? Doch, das kann, doch, hast recht, ja, weil der ist letztes Mal in Hamburg, stimmt. Ja. Ja, okay. Kärnten ist auch noch da, ein Fisch. Und der nicht Schweiz, dann finden Sie es. Ja, Schweiz, die ist ja komplett rübergekommen. Schweiz, da gab es nochmal eine Parallelvereinigung, die sich ähnlich genannt hat. Das war ein riesen Laden, also ja, 100 Richter, 1000 Sheriffs in einem Fall. Geniale Geschichte. Der Schweizer Verband von denen hat die Faxen dicke. Schließt sich uns komplett an. Ja, also die kommen auch noch zu uns. Was? Erstmal, schöne Arbeit. Das geht nicht so schnell mit dem Kästmann. Weil da hängt die ganze EKD hinten drin. Ja, ich habe einfach gewohnt. Ja, da ist was unterwegs, aber du brauchst tierisch Zeit. Weil wenn du das machen willst, was da gemacht werden muss. Und leider Gottes haben wir nur einen, der so ein Blitzverknüpfer ist, der Bröckel hingeschmissen kriegt und der draußen Roman schreibt. Und der hockt da. Ja. Aber jetzt sage ich, ja, du weißt, aber er hockt da. Das ist der Mann, der das alles verknüpft. Und wenn er keine Zeit zum Verknüpfen hat, weil er mit irgendwelchen netten Sachen beschäftigt ist, ich hätte jetzt gerade fast was anderes gesagt, weil irgendwelche Leute Telefonterror betreiben oder so, unnötigerweise, weil sie ihr Geschäft nicht richtig gemacht haben, dann ist es einfach so, dass er nicht dazu kommt. Und dauert es halt ein bisschen länger, weil die EKD und die Käsmann, die laufen jetzt nicht davon. Weil Zielsetzung ist, die EKD platt zu machen. Handlungsunfähig. Weil es kann nicht sein, dass eine deutsche Synode hergeht und im Mittelmeer da quasi Leute hat, die irgendwelches Volk, das hier nicht hergehört, herschleppt. Ja, alles unter dem Grund des Halleluja. Dankeschön. Brauche ich nicht. Ja, brauchst du nicht. Die Kirche brauchen wir eh nicht. Ja. Das ist wieder was anderes. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Das ist meine persönliche Meinung. Es geht bloß um die Handlungsweise, Unterlagen, Menschlichkeit, bla bla bla. Ja, ja. Okay? Also. Was ist mit den abgelaufenen Affidavits, die man schon hat? Kann das haben wir doch vorhin gesagt. Ihr kriegt nach dem 25. Bescheid, wo die hinkommen. Und dann werden sie, müssen sie durchgeguckt werden. Dann werden sie abgearbeitet. Und dann werden sie vollzogen, so sie richtig erstellt worden sind. Ja, und das wird wahrscheinlich eher so sein. Demnächst, ja. Kann man auch ältere Sachen wieder aufwenden? Ja, sicher. Alles ist hervorzuholen, alles ist unter Betrug und der Täuschung im Rechtsverkehr gelaufen. Okay. Und das kann alles wieder hervorgeholt werden. Das kann auch vor 30 Jahren gewesen sein. Ja, jetzt bin ich erstmal mit der neuen Sache beschäftigt. Man kann sich auch mal seine Kreditverträge angucken. Also Kreditverträge sind ein ganz interessantes Spielzeug. Weil, was muss man denn machen, wenn man einen Kreditvertrag hat und der schon zahlt? Normalerweise kriegt man den zurück. Wer hat denn den zurückgekriegt? Wer hat eine Hütte gekauft und hat seine Urkundenrolle zurückgekriegt von der Bank? Die liegen alle noch bei der Bank rum. Leute, kümmert euch drum. Wenn es bezahlt ist, habt ihr die zu kriegen. Ich sag's ja nur, das ist Betrug. Also. Ich sage, die hat das schon zugeschickt. Das ist voll Oger. Dann nochmal eben, deswegen wird die Persona ganz wichtig zum Abschluss. Es geht momentan überall in den Netzen rum, dass in Nordrhein-Westfalen oder irgendwo wenn man 50 neue Mitarbeiter einstellt im Bereich Grundbuch. So, da wird vermutet, dass die Zwangshypotheke anlaufen lassen wollen, weil irgendwann geht es dann zu Ende. So. Und da sind wir gleich beim Thema, wer kann die Zwangshypothek kriegen? Die Person. Der Mensch nicht. Aber ich brauche nicht fürchten, Mann. Wenn ich die Person weg habe, können die nichts mehr machen. Dann können sie nichts mehr machen. Aber wenn ich weiterhin die Person habe und da drinnen bin und das eben nicht denen klar gemacht kann, dass es eben so ist, dass es mein Eigentum ist, dann wird die Person, die wird dann drüber gelegt werden. Und ihr müsst eines wissen, bei Ausländern, in Anführungsstrichen, ist es so, ich weiß es von Thüringen, Wenn Türke quasi ein Haus kaufe, ist es so, dass die inzwischen was unterzeichnen müssen anscheinend, dass der Wiederverkauf nicht an Deutsche stattfindet. Das ist, hängt da damit zusammen und damit versteht er das auch ganz klar. Das passiert nicht bei dem Türken mit dem deutschen Personalausweis, sondern das passiert bei dem Türken, der einen türkischen Ausweis hat. Warum? Naja, der hat seine türkische Person in der Türkei. Ja. So, den können sie nicht betüdeln und den können sie auch nichts wegnehmen. Das ist genauso wie Mami. So, mit jedem anderen ist es so. Nur für die Deutsche, mit ihrer deutschen Staatsangehörigen, deutsche Person, wird das gemacht. Die Ausländer sind da ausgeschlossen. Es gäbe noch so viel zu sagen, was eben gemacht worden ist und wie sie belogen und betrogen haben. Da könnte man ganze Abend für eine Veranstaltung machen. Es ist aber wichtig, die Geschichte von sich zu kennen, vor allem auch die geistige Welt und nicht nur quasi die monetäre Welt. Und sich wieder mit der geistigen Welt zu befassen, ist eine riesige Aufgabe, weil wenn ich nicht weiß, wo ich herkomme, werde ich die Zukunft nicht verändern. Weil dann haben wir nur solche Dumpftrottel, bis sie draußen rumrennen. Und unsere Geschichte geht viel, viel weiter zurück. Da werde ich ja mal noch ein Ding rumschicken, weil unsere Abstammung eine ganz andere ist. Ist ein wenig unglimpfbar, die Abstammung. Wir sind nämlich, so wie es momentan abstammt, haben wir die Abstammung vom Juda. Hat nichts mit Juden zu tun. Ja. Juda war kein Jude, er war ein Judäer. Judäer, ja. Die Juden waren links davon und haben nichts mit Juda zu tun. Wir sind vom Stamme, der Abstammung Juda, zu sehen im Wappen des Löwen und des Adlers. Das ist denn eher Wappentiergröße. Also wir sind Abstammung Juda. Und da liegen unsere Wurzeln, weil das soll euch auch noch mal da nehmen, helfen, wenn einer euch das Antisemitismus anprangert. Und dann kommt er eben mit dem ums Eck und sagt, ich bin Abstammung von Juda. Und du? Weil die sind so doof, die wissen gar nicht. Die bringen Juda und Judäa und Jude zusammen, in Verwechslung. Aber da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das sind die 12 Stämme, wo die Nationen draus entstanden sind. So, und zu uns ist quasi dieser Oststamm gekommen, vom Erstgeborenen. Die erstgeborene Rechte und quasi das Siegel liegt hier. Der Juda ist aber der Erstgeborene. Ja, ja, der andere, ja, ja, der ist der Erstgeborene. Der andere hat die Hand rausgesteckt und hat einen Vater gekriegt und hat ihn zurückgezogen und dann ist der Juda geboren. Die erstgeborene Rechte hat die Juda gekriegt und der andere hat einen roten Vater gekriegt. Und der rote Vater sieht dann quasi in der roten Hand in Schottland und Irland. Also beschäftigt euch mit eurer Vergangenheit und kommt da wegen rein, dann passt es auch mit der spirituellen, geistigen Welt. Weil die können wir nicht vernachlässigen. Die wo uns hilft, hinüber. So, befasst euch damit, da hilft die Bibel auch, das Internet auch, und dann kommen wir gemeinsam quasi in die richtige Richtung und sind dann auch nicht mehr angreifbar. Was wollen sie denn machen? Bin ich mich dazu bekennen, mich als Nazi zu beschimpfen? Martin, aber in der, Grundbuch, ich habe den Namen übrigens die Person einladen. Ja, es steht ja folgendes drin, im Grundbuch steht der Eigentümer drin. Es heißt Eigentümer, was auf der ersten Seite des Grundbuchs steht immer Eigentümer, der Name. Aber Eigentümer, das ist die Täuschung da drin, weil im Grundbuch kann nie der Eigentümer drinstehen, sondern nur der Besitzer. Weil Eigentum ist nach dem Schäfgesetz verboten. Das Eigentum kann maximal bei preußischem Recht in der Mutterrolle und beim anderen Recht im Kadasteramt drinstehen. Da steht der tatsächliche Eigentümer drin. Im Grundbuchamt ist nur der Besitzer, der wo momentan die Herrschaft über das Haus hat, der Besitzer. Der Hausbesitzer. Ja? Katasteramtsnachweis ist das dann? Ja. Ja. Wenn da mein Name drin steht, dann. Wenn da dein Name drin steht, da steht da, da steht drin ein Eigentümer. Ja, mein Eigentümer. Genau, ich habe alles abgeschrieben. Ich habe ganz eigentlich bei das da aufstehen. Firmenstück und von mir eine Zusammenzeichnung. Ja. Da habe ich die noch bekommen und da hat die Kammer mir geschrieben, das wäre Unterlagen, die Silbrigen. Ich würde sie nie wieder bekommen. Ja, richtig. Weil die momentan die alle Katasterämter zumachen, die gehen da momentan her. Da alle Geburtsbücher zerstören, um den Menschen quasi unsichtbar zu machen, dass, er, dass das Kind nicht auf die Welt gekommen ist. Die wollen die alten Geburtsbücher alle zerstören, als der, wo seine Nachweise noch nicht geholt hat. Es ist 5:05, bevor das die quasi Dokumente zerstören. So, die maßen sich an, Dokumente zu zerstören. Keine Generation vor uns hat es jemals gemacht, dass sie alte Dokumente zerstört haben. Aber unsere Verwaltung, weil sie so viel zu verheimlichen haben, die maßen sich das an. Also, sollte euch noch Dokumente fehlen? Holt sie nicht. Die sind wichtig. Ich habe sie vor ganz toll. Ja. Will ich was von einer Firma apostrophieren, soll ich ja zu McDonald's gehen. Das gehört nicht zu McDonald's gehen. Ach ja, noch ein kleiner Hinweis. Gestern zufällig mitkriegt, das sind solche Dinge, es passiert so unwahrscheinlich viel. Von und zu, auf und davon, Gutenberg. Ist wieder da? Ja, ja. Nee, der wird nimmer lang da sein, weil rausgekommen ist, dass sein Vater oder Großvater sich an Judenreichtum reicht. Das ist in der Mainstream, in der Bunde drin gestanden. Und dann damit ist Gutenberg quasi draußen. So, die machen den gerade fertig, weil er quasi sich an Judengeld quasi und andere Enteignungen seinem Vater die Hände schmutzig gemacht hat im Dritten Reich und der dem Dritten Reich gedient hat und dann quasi protegiert worden ist. Und was die Sahnehäubchen da gekriegt hat, so sind die Gutenbergs zu ihrem Reichtum gekommen. Das steht in der Mainstream-Presse. So, also man sieht, wenn der Wind sich dreht, und er dreht sich, aber das sind ja nicht die Leute, die wir haben wollen, die nur quasi die Wendehälse sind. Die Wendehälse? Die brauchen wir nicht, die hat es jetzt schon ein paar Mal gegeben, die müssen wirklich aussortiert werden. Und somit denke ich, könnt noch vieles tun. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Für alle, die quasi noch nicht meine E-Mail-Adresse haben, schreibt es jetzt mal auf und wenn ihr Infos wollt, schreibt mich bitte an. Und schreibt rein, wer ihr seid, weil ich muss immer raten, wenn ich nur mit Vornamen. Also M. Schwiewager, SCH, Wilhelm Ida Emil, Wilhelm Anton Gustav Emil Richard, @gmx.de. Nochmal bitte. SCH, Wilhelm Ida Emil, Wilhelm Anton Gustav Emil Richard @gmx.de.